Herman Melville, Moby Dick oder Der Wal. Aus dem Englischen von Matthias Jendis. Bearbeitung, Komposition und Regie Klaus Bulert. Achter Teil. Leviathan, Hebräisch. Kitos, Griechisch. Cetus, Lateinisch. Whale, Angelsächsisch. Whale, Englisch. Baleen, Französisch. Baena, Spanisch. Pikinuinui, Fidschi. Pihinuinui, Eromanguanisch. Blow your winds of morning. Blow your winds high-ho. All the way of running gear and blow, boys, blow. Ein oder zwei Wochen nach der Walfangszene, welche ich zuletzt geschildert habe, glitten wir gegen Mittag gemächlich über eine schläfrige, dunstverhangene See. »Wetten wir«, sagte Stubb, »hier sind irgendwo welche von diesen bedrackten Walen, die wir neulich mit der Harpune gekitzelt haben, Mr. Flask. Dachte ich's mir doch, dass sie bald Kiel oben klappen würden.« Kurz darauf verzog sich der Dunst vor uns nach Lee, und dort in der Ferne lag ein Schiff, dessen aufgegeihte Segel anzeigten, dass ein Wal längsseits liegen musste. Als wir näher glitten, hisste der Fremde die französischen Farben an der Gaffel. Die wirbelnde Wolke gieriger Seevögel, die Geiern gleich über dem fremden Schiffe kreisten, rüttelten und hinabstießen, verriet, dass es sich beim längsseits liegenden Wal um einen, wie man im Walfang sagt, faulen Wal handelte. Das heißt, einen Wal, welcher unbehelligt auf dem Wasser verendet war und nun als herrenloser Kadaver umhertrieb. Ihr könnt euch vorstellen, wie übel solch ein riesiger Leichnam stinken muss. Übler als eine assyrische Stadt während der Pest, wenn die Lebenden ihre Toten nicht mehr begraben können. Als uns die abflauende Brise näher herantrug, sahen wir, dass der Franzose noch einen zweiten Wal längsseits liegen hatte. Dieser zweite Wal schien sogar noch mehr wie ein Blumenbukett zu duften als der erste. Wie sich herausstellte, war er einer dieser fragwürdigen Wale, die anscheinend einfach austrocknen und eingehen, weil sie an einer gewaltigen Verdauungsstörung oder Verstopfung leiden, wodurch ihre verendeten Körper kaum noch etwas enthalten, das nur entfernt an Tran erinnert. Trotzdem werden wir zu gegebener Zeit sehen, dass kein kundiger Waljäger je über solch einen Wal die Nase rümpfen würde, mag er faule Wale sonst auch meiden wie der Teufel das Weihwasser. Mittlerweile hatte die Pequod so dicht zu dem fremden Schiffe aufgeschlossen, dass Stubb, der vorn im Bug stand, schwor, er könne in den verstrickten Leinen, die den Schwanz eines der Wale umschlangen, den Stiel seines Speckspadens erkennen. Na, guck mal einer an, Flask. Hier haben wir also einen Froschfresser. Dem reicht unser Rest von neulich. Den bedrackten Wal da drüben, meine ich. Da! Der ist zufrieden, wenn er diesem wunderschönen Fisch dort das Fleisch von den dürren Rippen kratzen kann. Der reinste Schakal. Hört mal, warum lässt dich mal einer den Hut rumgehen? Flask, wir schenken ihm einfach ein bisschen Tran. Was der an Tran rauskriegt, da ist sich jedes Zuchthaus zu fein für. Nicht mal in der Todeszelle dürfte das Zeug brennen. Na und der andere Knochenhaufen? Was soll man dazu sagen? Tja, da kriege ich mehr Tran zusammen, wenn ich unsere drei Masten hier kurz und klein hacke und dann auskoche. Obwohl... Wenn ich es recht bedenke, Flask, da könnte doch was anderes drinstecken, was viel wertvoller ist wie Tarn. Amber, Mr. Flask, Amber. Versuchen kann man's ja mal. Sprach's und begab sich zum Achterdeck, rief seine Bootsleute zusammen und pulte zum anderen Schiff hinüber. Bouton de Rose, also Rosenknospe, so lautete der romantische Name dieses aromatischen Schiffes. Eine Rosenknospe aus Holz, puh, rief er und hielt sich dabei die Nase zu. Wie sinnig, und stinken tut sie wie die Pest. Ahoi, Bouton de Rose, hör mal, irgendwer, der Englisch spricht bei euch, Bouton Röschen, parle, vous. Anglais? Hey, moi, Hey du, was willst du? Ein Seemann aus Guernsey stand an der Reling, der erste Steuermann, wie sich herausstellte. Hör mal, Rosenknöspchen, hast du ihn gesehen? The White Whale. What Whale? What Whale, White Whale, den Weißen. Blanche, ein Pottwal, Moby Dick, hast du oder nicht? Doch, nie gehört, nein. Aha, aber sicher hast du schon mal gehört, Rosenknöspchen, dass es Blödsinn ist, aus solchen Walen da Tran zu gewinnen. Der vertrocknete Kerl an deiner Seite hat nicht mal eine Viertelpinte im Leib. Weiß ich selber, aber der Kapitän, der ist der Problem. Ist seine erste Fahrt. Von mir aus komm an Bord. Vielleicht glaubt er dir, ja? Wenn er mir schon nicht glaubt? Immer zu Diensten, Rosenknöspchen, versetzte Stubb und kletterte flink an Deck. Die Zeichen standen günstig für sein Vorhaben. Er stellte fest, dass der Guernseyer in Sachen Amber völlig ahnungslos war. Deshalb behielt er sein Wissen für sich, redete aber sonst frank und frei mit dem Mann und bald heckten die beiden einen kleinen Plan aus, wie sie dem Kapitän einen Bären aufbinden könnten, ohne dass dieser auch nur den geringsten Verdacht schöpfen würde. Der Guernseyer sollte demnach den Dolmetscher spielen und dem Kapitän sagen, was er wollte, so als seien das Stubbs Worte. Der Guernseyer stellte Stubb diesem Herrn nun umgehend in aller Form vor und verfiel sogleich unübersehbar in seine Rolle als Dolmetscher. Hallo. Also, was soll ich ihm als erstes sagen? Tja, sagte Stubb, der die Samtweste des Kapitäns mit ihren Täschchen beäugte. Du kannst ja mal damit anfangen, dass es mir einigermaßen kindisch vorkommt, so wie der hier so rumläuft. Ui. Monsieur. Monsieur, wandte sich der Guernseyer auf Französisch an seinen Kapitän. Er sagt, dass sein Schiff erst gestern ein anderes gesprochen hat, auf dem waren der Kapitän und der Erste und 6 Seeleute allesamt einem Fieber gestorben. Das hatten sie sich von einem faulen Wal eingefangen, den sie längsseits liegen hatten. Der Kapitän fuhr zusammen. Was jetzt? Na, wo er das so locker geschluckt hat, sag ihm einfach, ich wäre mir sicher, dass er sich zum Captain von einem Walfänger so gut eignet wie ein Eichhörnchen. Mit einem schönen Gruß von mir, ja? D'accord. Der erste Offizier der Pequod erklärt feierlich, Monsieur, dass der andere Wal, der Dürre, noch viel gefährlicher ist als der faule Wal. Kurzum, Monsieur, er beschwört uns, wir sollten die Fische am besten gleich loswerfen, wenn uns unser Leben lieb ist. Sofort rannte der Kapitän nach vorn und befahl der Mannschaft lautstark, alle Ketten und Kabel auf der Stelle loszuwerfen, welche die Wale ans Schiff banden. Was jetzt? Fragte der Guernseyer interessiert. Tja, lass mich mal sehen. Ja, vielleicht sagst du ihm noch, dass ich ihn jetzt ordentlich übers Ohr gehauen habe, was sonst nicht so meine Art ist. Oui, Monsieur. Er sagt, Monsieur, es war ihm ein Vergnügen, dass er uns zu Diensten sein konnte. Daraufhin beeilte sich der Kapitän zu versichern, das Vergnügen sei ganz auf seiner Seite. Er möchte ein Glas Wein mit dir trinken. Sag ihm, ich danke bestens, aber es geht gegen meine Grundsätze, mit einem Mann zu trinken, dem ich gerade einen ordentlichen eingeschenkt habe. Er sagt, Monsieur, dass er grundsätzlich keine geistigen Getränke zu sich nimmt. Falls aber Monsieur den morgigen Tag noch erleben will, um seinen Wein zu genießen, dann sollte er am besten alle 4 Boote zu Wasser lassen und sein Schiff von diesen Walen wegpullen. Denn bei der Flaute würden sie nicht von alleine wegtreiben. Bald frischte der Wind auf. Der Franzose holte seine Boote ein und stand bald davon, und die Pequod glitt zwischen ihn und Stubbs Wal, worauf Stubb unverzüglich daran ging, die Früchte seiner ruchlosen Kriegslist zu ernten. Er nahm seinen scharfen Bootsspaten und stach kurz hinter der Brustflosse ein Loch in den Walleib. Ich hab's! Ich hab's! Ein Beutel voll Gold! Er ließ seinen Spaten fallen, fuhr mit beiden Händen in das Loch und holte große Klumpen einer dicken Masse hervor, die aussah wie alte Hammeltalgseife oder verschimmelter Käse, dabei aber wohlriechend wie eine köstliche Salbe war. Amber! Seht her's! Ich hab's! Amber! Amber. Jeder Apotheker zahlt dafür eine Goldguinee pro Unze. Rund 6 Handvoll holte Stubb heraus. Dieser graue Amber ist nun eine höchst kuriose Substanz und dazu ein so wichtiges Handelsgut, dass im Jahre 1791 ein gewisser Kapitän Coffin, ein gebürtiger Nantucketer, vor dem englischen Unterhaus hierzu befragt wurde. Damals und bis vor nicht allzu langer Zeit war nämlich selbst den Gelehrten die genaue Herkunft des grauen Ambers wie auch des gelben Ambers oder Bernsteins nicht klar. Obschon die Bezeichnungen das niemals vermuten ließen, haben grauer und gelber Amber nichts miteinander zu tun. Grauer Amber ist weich wie Wachs und so würzig und wohlriechend, dass er hauptsächlich zur Herstellung von Parfum, Räucherkerzen, kostbaren Lichtern, Haarpuder und Pomade dient. Die Türken verwenden ihn in der Küche und bringen ihn auch nach Mekka, so wie die Wallfahrer Weihrauch zum Petersdom in Rom bringen. Wer käme also darauf, dass die Damen und Herren von Welt sich an einer Essenz erquicken, welche aus dem schmählichen Gedärm eines kranken Wales stammt? Aber genau so ist es. Manche sehen im Amber die Ursache des leviathanischen Bauchgrimmens, andere deren Folge. Schwer zu sagen, wie solche Verdauungsstörungen zu kurieren wären. Es sei denn, man verabreicht dem Wale 3 oder 4 Bootsladungen von Brandeds Abführpillen und geht dann so schnell wie möglich in Deckung, so wie Arbeiter, wenn sie im Steinbruch Felsen sprengen. Einige wenige Tage nach der Begegnung mit dem Franzosen widerfuhr dem Unbedeutendsten aus der Mannschaft der Pequod etwas höchst Bedeutsames. Der höchst beklagenswerte Vorfall endete damit, dass dem bisweilen wie tollen, vorherbestimmten Schiff eine stete, lebendige Prophezeiung mitgegeben ward, die dunkel davon kündete, welch schrecklichen Verlauf es mit ihm nehmen mochte. Nun gehen auf einem Walfänger nicht alle Mann in die Boote. Einige wenige, die sogenannten Schiffswächter, bleiben an Bord und fahren das Schiff, während die Boote den Wal jagen. Im Allgemeinen sind diese Männer der Deckswache hartgesottene Burschen nicht anders als die Männer der Bootsmannschaften. Sollte sich aber ein allzu mickriger, tollpatschiger oder furchtsamer Wicht an Bord befinden, so wird dieser Wicht ganz gewiss zur Deckswache geschlagen. So erging es auf der Pequod auch dem kleinen Neger, dem man den Spitznamen Pippin, kurz Pip, verliehen hatte. Pip liebte das Leben. Das friedliche, sichere Leben und das schreckensschwangere Gewerbe, in das er unbegreiflicherweise hineingeraten, hat ihm leider schon viel von seinem hellen Glanze genommen. Einst hatte dieser Glanz in seinem heimischen Connecticut in Tolland County gar manches Tanzvergnügen auf der grünen Wiese beschwingt und in der melodiösen Abendstund die Welt ringsum mit seinem lustigen Lachen in ein übergroßes Tamburin verwandelt, an dem die Sterne wie Schellen hingen. Wie es so kam, hatte sich Stubbs Heckriemengast bei der Suche nach dem Amber seine Hand verstaucht. Bis er sie wieder gebrauchen konnte, musste Pip seinen Platz einnehmen. Als Stubb ihn zum ersten Mal mitnahm, war Pip sichtlich nervös, brauchte aber glücklicherweise nicht auf Tuchfühlung mit dem Wal zu gehen und schlug sich folglich ganz achtbar. Beim zweiten Mal nun paddelten sie von hinten auf den Wal zu und als das Eisen in den Fisch fuhr, schlug er wie gewöhnlich einmal scharf mit der Fluke gegen den Rumpf, diesmal genau unter Pips Sitz. Im ersten unwillkürlichen Entsetzen sprang der Kleine über Bord, das Paddel in der Hand und nahm dabei mit seiner Brust die schlaffe Walleine mit, in der er sich sofort verstrickte. Just in diesem Augenblick stürmte der Wal ungestüm drauf los. Die Leine straffte sich rasch, der arme Pip wurde ruckzuck nach vorne gerissen und tauchte schaumbedeckt neben den Bootsklampen wieder auf. Verflucht! Verflucht! Los, der Stiego! Leine kappen! Stubb brüllte, der Wal war verloren, aber Pip gerettet. Bleib im Boot, Pip. Oder bei Gott, ich fisch dich nie wieder raus. Sowas kann sich keiner leisten, ja? So ein Wal bringt 30 Mal mehr Geld wie du in Alabama. Du schreibst dir hinter die Ohren, ja? Womit Stubb vielleicht um 2 Ecken andeuten wollte, dass der Mensch, auch wenn er seinen Nächsten liebt, ein gieriges Getier ist, das zum Golde drängt und dass diese Geldgier seinem guten Willen oft im Wege steht. Aber wir alle sind in der Götterhand und Pip sprang noch einmal. Leider stand Stubb nur allzu fest zu seinem Wort. Pips Ebenholzkopf tanzte wie eine schwarze Nelkenknolle auf dem Wasser und nach 3 Minuten lag eine volle Meile uferlosen Ozeans zwischen ihm und Stubb. Aus der Mitte des Meeres wandte Pip seinen krausen, schwarzen Lockenkopf der Sonne zu, auch sie eine einsame Verstoßene, wenn auch die höchste und hellste. Nun kostet das Schwimmen im offenen Meer bei ruhigem Wetter den geübten Schwimmer nicht mehr Mühe als eine gut gefederte Kutschfahrt zu Lande. Aber die furchtbare Einsamkeit ist unerträglich. Die äußerste Verdichtung des Ichs inmitten dieser herzlosen, unermesslichen Weite. Oh, mein Gott, wer will das fassen? Es war purer Zufall, dass er schließlich von der Pequod gerettet wurde. Doch seit dieser Stunde wandelte der kleine Neger wie ein Schwachsinniger übers Deck. Jedenfalls erklärten alle, er habe den Verstand verloren. Die See hatte seinen endlichen Leib wie zum Hohne verschont, das Unendliche seiner Seele aber war in ihr untergegangen. Und doch nicht ganz untergegangen, sondern lebend hinabgeholt in wundersame Tiefen. Ei, ei, Sir! Hm? Ich schlage die Glocke! Bim, bim, bim! Pip! Pip! Pip! Belohnung, wer Pip findet. 100 Pfund plus Erde. 5 Fuß hoch. Sieht feige aus. Daran am schnellsten zu erkennen. Bim! Bim, bim! Wer hat den feigen Pip gesehen? Im Übrigen geht nicht so hart mit Stubb ins Gericht. Was er getan, das kommt im Walfang häufig vor. Im Laufe der Erzählung werdet ihr noch sehen, wie es mir ähnlich ging, da ich verlassen ward. Stubbs, so teuer erkaufter Wal, wurde zur Pequod geschleppt und längsseits gebracht, wo der Wal, wie oben geschildert, nach allen Regeln der Kunst geflänzt und zerlegt wurde. Auch das Heidelberger Fass, der Pott, wurde ausgeschöpft. Während einige den Pott leerten, schleppten andere die großen Ballen weg, sobald sie mit dem Walrat gefüllt waren. Das Spermazet wurde dann bei Zeiten sorgsam aufbereitet, ehe es in die Tranöfen wanderte. Doch davon später. Als ich mich mit einigen anderen vor eine große Konstantinswanne voll Spermazet setzte, war es so weit abgekühlt und verfestigt, dass sich bereits seltsame Klumpen gebildet hatten, die hier und da im noch flüssigen Spermöl trieben. Wir hatten die Aufgabe, diese Klumpen durch Drücken wieder flüssig zu machen. Eine süße und salbungsvolle Arbeit. Ich vergaß unseren grausigen Schwur ganz und gar. Ich wusch Hände und Herz frei davon in dem unaussprechlichen Spermazet. Während ich in diesem Bade badete, fühlte ich mich göttlich frei von allem Groll und Ärger und von jeder Arglist. Drücken, drücken, drücken, den ganzen Morgen lang. Ich drückte das Spermazet, bis mich ein seltsamer Wahn überkam und ich mich dabei ertappte, wie ich, ohne es zu wollen, die Hände meiner Mitstreiter drückte, die ich fälschlich für die zarten Klümpchen hielt. Ach, dass ich dieses Walrad ewig drücken könnte. Denn jetzt, da ich über lange Jahre dieselben Erfahrungen wieder und wieder gemacht habe, ich erkannt, dass der Mensch sein Bild vom greifbaren Glück durchweg niedriger hängen oder zumindest verlagern muss, indem er es weder in der Welt des Verstandes noch im Reiche der Fantasie sucht, sondern im vertrauten Weibe, im Herzen, im Bette, an der Tafel, im Sattel, am Kamin, auf dem Lande. Jetzt, da ich all das erkannt, bin ich bereit, auf ewig Walrat zu drücken. Da ich Gesichte schaute bei Nacht, sah ich im Paradies lange Reihen von Engeln und alle tauchten ihre Hände in ein Glas voll Spermazet. Apropos Walrat. Da wir gerade dabei sind, ist es an dieser Stelle recht und billig, einigen Dingen Erwähnung zu tun, welche mit der Verarbeitung des Pottwals zu tun haben, bevor er in die Tranöfen wandert. Zunächst wäre da das sogenannte weiße Pferd, ein Flensstück aus der verjüngten Schwanzwurzel und den dickeren Teilen der Fluke. Es handelt sich dabei um zähes Fleisch voller verklumpter Sehnen, ein Bündel Muskeln, das aber immer noch ein bisschen Tran enthält. Plumpudding. So heißen gewisse Reste vom Walfleisch, welche hier und da an der Speckdecke haften und oft nicht viel weniger sämig und fett sind wie diese. Beim Anblick dieser schönen Stücke läuft einem das Wasser im Munde zusammen. Es gibt dann noch einen anderen Stoff, den man Slopgollien nennt. Eine ureigene Bezeichnung der Waljäger, und genauso ist er auch beschaffen, unsagbar schmierig und klebrig. Meiner Meinung nach handelt es sich bei ihm um die wunderbar zarten, zerrissenen Häutchen des Potts, die sich verklumpt haben. Stopper. Streng genommen ist dieses Wort keine eingeborene Vokabel des Walwortschatzes, wird aber im Munde der Waljäger dazu. Ein kurzer, fester, sehniger Streifen, welcher aus der Schwanzwurzel des Leviathans geschnitten wird. Mit der Kante über das ölige Deck gezogen, wirkt er nicht anders als ein Lederschwabber und zieht, wie süße Schmeicheleien, alles Unreine magisch an. Lass den Haken mal rüber! Wollt ihr aber alles über diese geheimen Dinge erfahren, dann steigt ihr am besten unverzüglich in das Flensgard hinab und unterhaltet euch ausführlich mit dessen Bewohnern. Auf einer Seite, vom trüben Licht einer Laterne beleuchtet, hat man einen Streifen für die Arbeiter freigelassen, die gewöhnlich zu zweit ans Werk gehen. Ein Mann mit Pike und Speckhaken, ein Mann mit dem Speckspaten. Der eine schlägt den Haken in ein Deckenstück und müht sich, den glitschigen Speck nicht wegrutschen zu lassen, derweil das Schiff stampft und schlingert. Unterdessen steht der andere mit dem Spaten auf dem Deckenstück selbst und hackt es senkrecht von oben in tragbare Stücke, die sogenannten Pferdestücke. Sein Speckspaten ist so scharf, wie er ihn schleifen kann. Er trägt keine Schuhe an den Füßen und das, worauf er steht, rutscht bisweilen wie ein Schlitten unaufhaltsam unter ihm weg. Wundert's euch da noch, wenn er sich oder einem seiner Helfer gelegentlich einen Zeh abhackt? Zehen sind rar an altgefahrenen Flensgard-Gasten. Wasser! Hey, wo bleibt die Pütz? Ja, ja, komm schon. Gib den Eimer her! Hey, Tasch! Bring das Holz darüber! Ein amerikanischer Walfänger ist von außen neben den aufgeheizten Fangbooten an seinen Tranöfen zu erkennen. Er stellt einen kuriosen Ausnahmefall dar, insofern als bei ihm zum vollständigen Schiff neben Eichenholz und Hanf auch massives Mauerwerk gehört. Es ist, als hätte man einen Ziegelofen vom freien Felde auf die Decksplanken verpflanzt. Mr. Flask! Alles klar bei den Öfen? Ja, ist alles klar. Los, feuert die anderen Öfen an. Es war gegen 9 Uhr abends, als die Tranöfen der Pequod zum ersten Mal auf dieser Fahrt in Betrieb genommen wurden. Stubb führte die Aufsicht über die Arbeiten. An dieser Stelle sei angemerkt, dass auf einer Walfangfahrt das Feuer in den Tranöfen anfangs für eine Weile mit Holz unterhalten werden muss. Danach wird kein Holz mehr benutzt. Um es kurz zu machen, nach dem Ausbraten enthält der knusprige, eingeschrumpelte Walspeck, jetzt Grieben oder Fritters geheißen, immer noch reichlich viel Fett. Diese Grieben speisen nun das Feuer. Wie ein fettleibiger Märtyrer auf dem Scheiterhaufen oder ein Menschenfeind, der sich vor Gram selbst verzehrt, nährt der Wal einmal entflammt selbst sein Feuer und verbrennt am eigenen Leibe. Ach, wenn er doch auch seinen eigenen Rauch verzehrte. Mit gewaltigen Gabelstangen schaufelten die heidnischen Harpuniere zischende Speckmassen in die siedenden Kessel oder schürten die Feuer darunter, bis die Flammen wie Schlangen aus den Ofentüren züngelten, sie bei den Füßen zu packen. Nun habe ich bereits erzählt, wie der große Leviathan schon in der Ferne vom Masttop erspäht wird, wie er über die weiten Einöden des Wassers gejagt und in den Tälern der Tiefe geschlachtet wird, wie er dann längsseits geschleppt und enthauptet wird, wie er umgehend den Kesseln überantwortet wird und wie sein Walrat, Tran und Gebein unversehrt das Feuer überstehen, so wie einst Sadrach, Mesach und Abednego. Doch jetzt bleibt mir noch, das letzte Kapitel dieses Teils der Beschreibung zu beschließen, indem ich jenen romantischen Vorgang schildere, besinge mit Verlaub, bei dem man seinen Tran in die Fässer dekantiert, diese nach unten in die Last streicht und dort verstaut, womit der Leviathan zu seinen angestammten Abgründen zurückkehrt, um wie früher unter der Oberfläche dahin zu gleiten, nur leider ohne jemals wieder aufzutauchen und seinen Spaut zu blasen. Wenn die letzte Pinte endlich ins Fass gefüllt und aller Tran erkaltet ist, werden die großen Ladeluken zu den Eingeweiden des Schiffes geöffnet und die Fässer zu ihrer letzten Ruhestätte auf See hinabgeviert. Ist dies getan, werden die Luken wieder verschalkt und hermetisch abgedichtet, vermauerten Wandschränken gleich. Im Pottwalfang ist dies vielleicht einer der erstaunlichsten Augenblicke des ganzen Gewerbes. An einem Tage ergießen sich Bäche von Blut und Tran über die Planken. Auf dem heiligen Achterdeck stapeln sich frevelhaft gewaltige Stücke vom Walkopf. Große rostige Fässer liegen herum wie auf einem Brauereihof. Der Rauch der Tranöfen hat das ganze Schanzkleid verrußt. Über und über mit Fett bespritzt eilen die Seeleute umher. Das ganze Schiff scheint sich in den leibhaftigen Leviathan verwandelt zu haben. Und alle Mann sind betäubt von dem Lärm. Aber ein oder zwei Tage später blickt man sich auf eben diesem Schiffe verwundert um und spitzt die Ohren. Wären da nicht die verräterischen Boote und Tranöfen, könnte man schwören, man befinde sich auf einem stillen Kauffahrer mit einem peinlich auf Sauberkeit bedachten Kapitän. Das rohe Öl des Pottwals besitzt nämlich eine einzigartig reinigende Kraft. Deshalb sind die Decks nie so weiß wie just nach dem, was die Waljäger einen Trantag nennen. Doch aufgepasst! Hoch droben in den drei Masttoppen stehen drei Männer, die begierig nach weiteren Walen Ausschau halten, welche, wenn sie erlegt sind, unfehlbar die alten Eichenmöbel von neuem besudeln, mindestens aber irgendwo einen winzigen Fettfleck hinterlassen. Ach, meine Freunde, das ist doch mörderisch, aber so ist das Leben. Denn kaum haben wir Sterblichen in langer Plackerei dem Riesenleib der Welt sein weniges wertvolles Walrad abgerungen, haben uns danach mit letzter Kraft und Geduld von der Besudelung gereinigt und gelernt, uns hier im reinen Tabernakel unserer Seele einzurichten, kaum ist das getan, als da bläst er, der Geist ausgehaucht ist und wir von Neuem aussegeln, um gegen eine andere Welt zu kämpfen und das Alte einerlei des neuen Lebens wieder zu durchlaufen. Schiff ahoi! Ahoi, Samuel Enderby! Ahoi, Pequod! Samuel Enderby! Wer ist euer Captain? Hier bin ich, Pequod! Captain Boomer! Was gibt's? Ahoi, Boomer! Hast du den weißen Wal gesehen? Wieder einmal hielt ein Schiff unter englischer Flagge achteraus auf die Pequod zu. Ahab stand mit dem Sprachrohr am Munde in seinem aufgeheißten Quarterboot. So war sein Knochenbein gut zu sehen für den fremden Kapitän, der es sich im Bug seines eigenen Bootes bequem gemacht hat. Was ist? Hast du ihn gesehen? Seht ihr das hier? Und damit zog der andere aus den Jackenfalten, welche ihn verborgen hatten, einen aus Pottwalbein gefertigten weißen Arm hervor, der in einer Art hölzernem Schiffshammer endete. Bootsgasten zu mir! Klar zum Wegführen, Mr. Starbuck. Bootsleinen an Backbord führen! Ahab blieb im Boot, wurde in weniger als einer Minute mitsamt seiner Mannschaft zu Wasser gelassen und bald gingen sie an dem fremden Schiff längsseits. Nun ist es für niemanden so ganz einfach, außer für Männer, die das beinahe stündlich tun wie die Walfänger, auf offener See von einem Boot aus die Bordwand eines Schiffes zu erklimmen. Denn die Dünung hebt das Boot erst hoch hinauf bis zum Schanzkleid und lässt es sogleich wieder fallen auf ungefähr halbe Höhe über dem Kiel. Da Ahab nur ein Bein hatte und das fremde Schiff natürlich nicht über jene hilfreiche Einrichtung der Pequod verfügte, fand er sich nun in der schmählichen Lage einer unbeholfenen Landratte wieder und blickte ohne viel Hoffnung auf die hohe Wand, die sich hob und senkte und ihm unüberwindbar schien. Doch dieser peinliche Moment währte nicht lange, denn der fremde Kapitän erkannte mit einem Blick, was da vor sich ging. Los, Jungs! Die Flensdal hier klar machen! Ein glücklicher Zufall wollte es, dass sie erst ein oder zwei Tage zuvor einen Wal längsseits gehabt hatten. Die großen Taillen waren immer noch oben im Rigg ausgebracht. An ihrem Ende hing der riesige, gekrümmte Speckhaken jetzt wieder sauber und trocken. Rasch wurde er zu Ahab herabgefiert. Der begriff sofort, schob seinen einen heilen Oberschenkel in die Hakenbeuge. Gut so. Ja, und jetzt zieht mich rauf! Kurz darauf wurde er behutsam über das hohe Schanzkleid innenbords geschwungen und sanft auf dem Gangspielkopf abgesetzt. Den elfenbeinernen Arm zur Begrüßung einladend ausgestreckt, trat der andere Kapitän auf ihn zu. Ahab streckte ihm seinen elfenbeinernen Stelzfuß entgegen, so dass sich sein Bein und der Arm wie zwei Schwertfischklingen kreuzten. Lass uns Knochen schütteln, mein Bester. Arm gegen Bein. Ein Arm, der nie zurückzuckt und ein Bein, das niemals wegläuft. Wann hast du ihn getroffen? Und wo? Ich hatte damals vom Weißen Wal noch nie gehört. Nun ja, und eines Tages kam mein Boot an einem Fisch fest. Ein richtiges Zirkuspferd war das. Der tobte und tobte immer im Kreis um uns rum. So dass meine Männer unser Boot nur trimmen konnten, indem alle Mann sich mit dem Achtersteven außen aufs Stollbord setzten. Auf einmal bricht von unten, vom Meeresgrund, so ein strammer Bursche von Wal hoch. Kopf und Höcker, milchweiß und voller Krähenfüße und Furchen. Das war er, stieß Ahab hervor, der den Atem angehalten hatte. Und Harpunen steckten dicht neben seiner Steuerbordflosse. Meine Eisen. Ich sag's, das waren meine. Weiter. Red weiter. Gern. Wenn ihr mich endlich reden lasst, versetzte der Engländer gutmütig. Der Urgroßvater also mit dem weißen Höcker rast mit Schaum vor dem Maul rein in den Zug und fängt an, wie toll nach meiner Festleine zu schnappen. Zerreißen wollte er sie. Das ist sein alter Trick. Jedenfalls hat sich die Leine irgendwie in seinen Zähnen verheddert. Und als wir sie einholen, knallen wir rums auf seinen Höcker statt auf den anderen Wal, der jetzt Fluken hoch nach Luft davonzieht. Als ich sah, wie die Dinge lagen, das war der prächtigste und größte Wal, den ich in meinem Leben je gesehen habe, Sir. Da beschloss ich, ihn zu fangen. Deshalb bin ich ins Boot von meinem ersten gesprungen, von Mr. Mountop hier. Das nämlich, müsst ihr wissen, gerade Dollbord an Dollbord mit meinem lag. Hab mir die erstbeste Harpune geschnappt und sie diesem alten Urgroßvater verpasst. Und wie ich da nach dem zweiten Eisenfische, um's über Bord zu werfen, rums. Da kracht der Schwanz runter wie ein Turm in Lima und haut mein Boot entzwei und beide Hälften zu Kleinholz. Und der weiße Höcker malt mit den Fluken voran durch die Trümmer, als wären Sägespäne. Das verfluchte zweite Eisen zischt dicht an mir vorbei und erwischt mich hier. Dabei schlug er sich mit der Hand knapp unter die Schulter. Und reißt mich runter ins Höllenfeuer. So dachte ich, als plötzlich, dem lieben Gott sei Dank, der Widerhaken durchs Fleisch raspelt, den ganzen Arm lang von oben bis unten. Bei der Hand kam er raus und ich tauchte wieder auf. Und den Rest wird euch dieser Gentleman erzählen. Ach ja, darf ich bekannt machen, Kapitän? Dr. Banger, der Schiffsarzt. Banger, mein Bester, der Kapitän. Na los, Banger, mein Junge, nun spinnt mal euren Teil vom Garn. Was den Walbeinarm angeht, Sir, da wasche ich meine Hände in Unschuld. Das Ding ist gegen jede Vorschrift. Das war der Captain, das war nicht ich. Er hat den Zimmermann angewiesen, das Ding dafür ihn anzufertigen. Sie sehen ja den Hammerkopf am Ende. Und jetzt schauen Sie sich mal diese Delle hier an, Sir. Der Schiffsarzt nahm seinen Hut ab, schob das Haar beiseite und entblößte eine muldenartige Vertiefung in seinem Schädel, die freilich weder die geringste Spur einer Narbe aufwies, noch irgendwie auf eine frühere Verletzung schließen ließ. Die hat er von Geburt, Sir. Da möchte ich wetten. Oh, Banger, du scheinheiliger Schuft, du. Du Banger! Gab's jemals einen Banger wie dich auf der ganzen wässrigen Welt? In Essig sollte man dich einlegen, du Hund. Boomer, Sir! Was war mit dem weißen Wal? wollte Ahab wissen. Hast du seine Bahn nochmal gekreuzt? Ach ja, richtig, rief der einarmige Kapitän. Zweimal noch. Und? Ich hab's erst gar nicht versucht. Ist Einarm nicht genug? Am besten, man lässt ihn in Frieden. Meint ihr nicht auch, Kapitän? Boomer sagte das mit einem Blick auf Ahabs Knochenbein. Ich jage ihn, Boomer. Jage ihn immer wieder, trotz und alledem. Was verflucht ist, das verlockt uns am meisten. Wann hast du ihn zuletzt gesichtet, Boomer? Sag's mir! Und mit welchem Kurs? Gott sei meiner Seele gnädig, rief Banga, der Schiffsarzt, wobei er gebückt um Ahab herumschlich und ihn wie ein Hund beschnupperte. Sein Blut hier ist am Kochen. Sein Pulsschlag lässt die Flanken knacken. Gestatten Sie, Sir. Damit holte er eine Lanzette aus seiner Tasche hervor und wollte sich an Ahabs Arm zu schaffen machen. Aber Ahab brüllte und schleuderte ihn gegen das Schanzklamm. Genug jetzt! Männer, ins Boot! Boomer, welchen Kurs? Gütiger Gott, rief überrascht der englische Kapitän, dem die Frage galt. Was ist denn jetzt los? Den Kurs! Ahab, seid ihr wahnsinnig! Nach Osten, glaube ich! Ahab schwang die Flens-Taille zu sich herüber und befahl den Seeleuten, ihn wegzufieren. Im nächsten Augenblick stand der kerzengerade im Heck seines Bootes und die Männer legten sich in die Riemen, bis er an der Pequod längsseits ging. Warschau, Mr. Starbuck! Boot ist längsseits, Mr. Starbuck! Aye, Sir! Boot längsseits! Steuerbord klar, Bootsleine! Aye, Mr. Starbuck! Die Leinen dicht, Leute! Die Leinen dicht! Los, Jungs! Zieht, was das Zeug und hält! Und eins! Und zwei! Hoch mit dem Boot! Und drei! Ehe das englische Schiff den Blicken entschwindet, sei hier bemerkt, dass es aus London kam und nach dem seligen Samuel Enderby benannt war. Einem Kaufmann aus jener Stadt und Begründer der berühmten Walfangreederei Enderby und Söhne. Eines Hauses, das nach meiner unmaßgeblichen Waljägermeinung den vereinten Königshäusern der Tudors und der Bourbonen in puncto wahrer geschichtlicher Bedeutung kaum nachsteht. Erweisen wir also den Enderbys die Ehre, die ihnen gebührt. Wenn ich nicht irre, besteht ihr Haus bis auf den heutigen Tag, wenn auch der Gründungsvater Samuel gewiss schon vor langer Zeit den Anker geschlippt und Kurs genommen hat auf die große Südsee der anderen Welt. Das Schiff, das seinen Namen trug, erwies sich dieser Ehre als durchaus würdig, war es doch ein sehr schneller und in jeder Hinsicht trefflicher Segler. Einmal habe ich sie irgendwo vor der patagonischen Küste um Mitternacht geentert und im Vorschiff unter Deck einen anständigen Flip getrunken. Ein schönes Gamm hatten wir da, und alle waren sie Prachtkerle, jedermann an Bord. Ein kurzweiliges Leben und einen fidelen Tod wünsche ich ihnen. Das Fleisch war sehr anständig, zäh, aber voller Biss. Aber genug davon. Denn wie heißt es bei den englischen Waljägern, wenn du mit leerem Schiffe kreuzt und die Welt dir sonst nichts gönnt, dann gönn dir wenigstens ein gutes Essen. Rudergänger, auf alten Kurs gehen! Bressen! Mr. Starbuck! Aye, Sir! Alle Mann klar zum Bressen! Bressen! Leo sinkt! Nie ein Fall der Mächtiger! Bei der Beschreibung des Pottwals habe ich mich bisher hauptsächlich über die Wunder seiner äußeren Erscheinung verbreitet oder ich bin gesondert und genauer auf einige wenige Merkmale seiner Anatomie eingegangen. Um ihn aber umfassend und gründlich zu begreifen, steht es mir gut an, ihn jetzt noch weiter aufzuknöpfen, seine Hosen aufzunesteln, seine Strumpfbänder zu lösen und die Haken und die Ösen seiner innersten Gelenke aufzudröseln, so dass er in seiner letzten Blöße, das heißt, als reines, nacktes Skelett vor euch steht. Doch kannst du einen ausgewachsenen Wal zu Untersuchungszwecken an Deck hieven, so wie der Koch ein gebratenes Spanferkel aufträgt? Sicher nicht. Bisher bist du ein verlässlicher Gewehrsmann gewesen, doch nun sieh dich besser vor. Nun, was meine genaue Kenntnis der leviathanischen Knochen in ihrer voll entwickelten, gigantischen Form betrifft, so verdanke ich diese wertvollen Erkenntnisse meinem seligen Freunde Tranquo, dem König von Tranque, einer der Arsakideninseln. Als nämlich vor Jahren der Kauffahrer Day of Algiers, auf dem ich angeheuert hatte, Tranque anlief, wurde ich eingeladen, einen Teil meines arsakidischen Landgangs bei einem Herrscher von Tranque zu verbringen, in seiner abgeschiedenen Villa unter den Palmen von Pupella, einem Tale mit Meeresblick unweit der Hauptstadt, die bei unseren Seeleuten Bambuskaff heißt. Das größte dieser Wunder dort war ein enormer Pottwal, welchen man nach einem schier endlos wütenden Sturme tot auf dem Strande gefunden hatte. Sein Kopf lag an einer Kokospalme, deren buschig herabhängende, federfransige Wedel wie der grüne Spaut des Wales wirkten. Als der gewaltige Leib endlich aus seiner klafterdicken Hülle geschält und die Knochen in der Sonne staubtrocken geworden waren, trug man das Gerippe vorsichtig in das Tal von Pupella, wo es in einem hehren Tempel aus königlichen Palmen Aufnahme fand. Ein wohlriechendes Feuer ward in seinem Schädel entzündet, das die Priester nie ausgehen ließen. Es war ein wundersamer Anblick. Mitten in jenem grünen Arsakidenhain lagerte nun das große, weiße, vergötterte Gerippe. Ein träger, riesenhafter Müßiggänger. Ich schritt vor dem Gerippe auf und ab, schob die Ranken beiseite, brach durch die Rippen ins Innere vor und wanderte umher, ein Knäuel arsakidischen Garns in der Hand, ließ mich lange durch seine gewundenen, schattigen Säulengänge und Lauben treiben. Bald aber war mein Faden ausgelaufen. Ich verfolgte ihn zurück und trat durch den Ausgang ins Freie, der mein Eingang gewesen. Kein lebendes Wesen hatte ich drinnen erblickt, nur lauter Knochen, sonst nichts. Ich schnitt mir eine grüne Messlatte zurecht und tauchte erneut in das Gerippe ein. Durch ihre Scharte im Schädel sahen die Priester, wie ich die Höhe der letzten Rippe maß. »Was fällt dir ein?« schrien sie. »Du wagst, die Größe unseres Gottes zu ermessen? Das ist unser Amt!« »Ei, ihr Priester, nun, was meint ihr, wie lang wird er sein?« Darauf entbrannte ein hitziger Streit um Fuß und Zoll. Sie schlugen einander die Schädel mit ihren Ellenmaßen ein, so dass der Riesenschädel davon widerhallte. Ich nutzte die günstige Gelegenheit und schloss schnell meine eigenen Messungen ab. Nach meiner sorgfältigen Berechnung, welche sich zum Teil auf Kapitän Scoresby stützt, er veranschlagt den größten Grönlandwal mit einer Länge von 60 Fuß und einem Gewicht von 70 Tonnen, dürfte ein Pottwal bei einer maximalen Länge von 85 bis 90 Fuß und einem maximalen Umfang von 40 Fuß mindestens 90 Tonnen wiegen. Rechnet man 13 Mann pro Tonne, so bringt er damit deutlich mehr auf die Waage als alle Einwohner eines Dorfes von 1100 Seelen zusammen. Nun ist es aber doch eitel und töricht, dachte ich, wenn der zagende Zauderer, der nie das sichere Land verlassen, diesen wundersamen Wal dadurch recht begreifen will, dass er nur sein lebloses, ausgemergeltes Gerippe studiert, wie es in diesem friedvollen Hain lang ausgestreckt vor ihm liegt. Nein, so nicht. Nur mitten im Getümmel tödlicher Gefahr, nur in den Wirbeln seiner wütenden Fluken, nur über der Tiefe der grundlosen, grenzenlosen See kann der Wal in seiner Hülle und Fülle leibhaftig und wirklich erkannt werden. Rudergänger, auf alten Kurs gehen! Was denn? Mr. Starbuck! Also, alle Mann klar zum Brassen! Und Eis! Und zwei! Und dicht! Zurück zu Kapitän Ab, der so überhastet von Bord der Samuel Anderby aus London gegangen war, dass er dabei selbst Schaden genommen hatte. Er war mit solcher Wucht auf einer Ducht seines Bootes gelandet, dass sein Knochenbein unter dem Stoß fast zersprungen wäre. Und als er dann wieder auf dem eigenen Deck und in seinem Zapfenloch stand und dem Rudergänger einen seiner ungeduldigen Befehle geben wollte, fuhr er so ungestüm herum, dass das schon erschütterte Walbein weiter verdreht und verfrungen wurde und Ahab ihm nicht mehr ganz traute, obwohl es nach wie vor heil und ganz war und allem Anschein nach wohlauf. Zu dieser Zeit war ihm durchaus der Gedanke in seinem monomanischen Kopf gekommen, dass all die Qual seines damaligen Leidens nur die unmittelbare Folge eines früher erlittenen Leids sein mochte. Doch wie dem auch sei, was sein Bein anging, handelte Ahab ganz praktisch. Er rief den Zimmermann. Des Weiteren befahl er, die Schiffsesse aus ihrem Winterschlaf in der Last an Deck zu holen. Der Schmied sollte, damit das Ganze schneller gehe, sofort damit anfangen, alle benötigten Eisenteile zu schmieden. Der Zimmermann der Pequod war zwar ein einfacher Mann und weit davon entfernt, die reine Idee vom Menschen zu verkörpern, doch Abklatsch war er nicht. Darum tritt er jetzt auch in Persona auf diese Bühne. Wie alle Schiffszimmerleute, zumal wenn sie auf Walfängern fahren, war er nebenbei auch in vielen verwandten Berufen und Zünften genauso praktisch versiert und erfahren wie in seinem eigenen Gewerbe. Denn der Zimmermannsberuf ist der alte Stamm für die vielen Äste und Zweige jener Handwerkskünste, die irgendwie mit Holz zu tun haben. Er war ein Handwerker reinsten Wassers. Sein Hirn, falls er je eines besessen, musste schon vor langer Zeit in seine Fingermuskeln gesickert sein. Er glich einem dieser vernunftlosen, aber überaus nützlichen Werkzeuge aus Sheffield, welche Multum in Parvo wie ein gewöhnliches, nur etwas geschwollenes Taschenmesser aussehen, innen aber nicht nur große und kleine Klingen, sondern auch Schraubenzieher, Korkenzieher, Pinzetten, Ahlen, Federhalter, Lineale, Nagelfeilen und Bohrer enthalten. Wollten seine Vorgesetzten den Zimmermann also als Schraubenzieher benutzen, so brauchten sie nur jenen Teil an ihm auszuklappen und schon saß die Schraube. Oder sie griffen ihn bei den Beinen, wenn sie eine Pinzette benötigten, und schon hatten sie eine zur Hand. Und nun steht er vor seiner Hobelbank an Deck der Pequod und feilt im Lichte zweier Laternen emsig an dem Knochenstück für das Bein. Vor Schiffs, wo der Schmied bei der Arbeit ist, glüht die rote Flamme der Esse. Hol der Henker die Feile und den Knochen dazu. Was weich sein soll, ist hart, und was hart sein soll, ist weich. So geht's mit alten Kieferknochen und alten Schienbeinen. Oder dieser Knochenstaub. Was für ein Glück, dass kein Kniegelenk ansteht. Das könnte knifflig werden, aber nur ein Schienbein ist ein Kinderspiel. Gerade wie Hopfenstangen zimmern. Aber bevor ich's absäg, muss ich seine Mogulschaft rufen und gucken, ob die Länge soweit klar geht. Ist wohl eher zu kurz geraten. Ah. Ich höre seinen Hacken. Wir haben Glück. Da kommt er. Oder aber es ist wer anders. So viel steht mal fest. Nun, Menschenmacher. Sir, Sie kommen gerade recht. Wenn's beliebt, würde ich gern Maß nehmen. Wegen der Länge. Maß nehmen für ein Bein. Na gut, ist nicht das erste Mal. Nur zu. Da halt den Finger drauf. Ist eine zwingende Zwinge, die du hast, Zimmermann. Lass fühlen, wie die zupackt. Oh, Sir, die knackt. Selbst Knochen. Warschau, Sir. Vorsicht. Keine Bange, ich mag festen Griff. Mag's, wenn ich auf dieser allzu glatten Welt verspüre, das hält. Sag ihm, was tut Prometheus drüben? Der Schmied, meine ich. Was tut er da? Der wird wohl gerade die Schnallenschraube schmieden, Sir. Recht so. Ihr teilt euch die Arbeit, er liefert die Muskeln. Teuflisch hitziges Feuer, das er dort schürt. Ah, Sir, er braucht Weißglut für diese Fitzelarbeit. Ah. Ja, so wird's wohl sein. Wo er gerade bei der Arbeit ist, Prometheus, werde ich mir einen ganzen Menschen bestellen. Ganz nach dem Bilde, das mir gefällt. Zum ersten 50 Fuß groß ohne Schuh. Dann eine Brust wie der Themse-Tunnel. Dann Beine mit Wurzeln dran, dass er mir nicht wegläuft. Dann Arme 3 Fuß dick am Handgelenk. Ein Herz lieber gar nicht und rund einen Viertelmorgen bestes Hirn. Und lass mich nachdenken. Will ich Augen, dass er nach draußen sehen kann? Nein. Aber ein Oberlicht auf seinem Kopf, dass er innen erleuchtet wird. So, da hast du die Order. Nun geh. Das ist keine rechte Baukunst, so eine blinde Kuppel wie meine hier. Nein, nein, nein, Licht muss her. Ah, wenn sonst nichts ist. Laterne? Hier habe ich 2, Captain. Eine geht mir reichen. Mann, was fuchtelst du mir mit dieser Diebesscheuche im Gesicht herum? Das Licht im Gesicht ist schlimmer als die Pistole auf der Brust. Sir. Ach so. Ja, ist was dran. Ja, ja. Hör mal, Zimmermann. Ich nehme mal an, du hältst dich für einen zünftigen, anständigen Handwerker, nicht? Also, Spricht's da für ordentliche Arbeit, wenn ich auf dieses Bein hier steige, das du gezimmert, und doch immer noch ein anderes Bein dort spüre, ich meine Zimmermann, das alte Bein aus Fleisch und Blut, das ich verloren? Kannst du mir diesen alten Adam nicht gründlich austreiben? Allmählich, Sir, verstehe ich, worauf Sie hinaus wollen. Ja, ich hab was davon gehört. Merkwürdig war's, wie ein entmasterter Mann nie ganz das Gefühl von seiner alten Stänge verliert, wo ihn immer noch ab und an zwickt. Darf ich fragen, ob's an dem ist, Sir? Genau so, Mann. Komm, stell dein lebendiges Bein hierher, wo einst mein Bein gewesen. So, siehst du? Jetzt steht da fürs Auge nur ein Bein, doch für die Seele stehen da zwei. Wo du das Lebenszüngeln spürst, dort, genau dort, spür ich es auch. Ein Rätsel, oder nicht? Sir, mit Verlaub, ich find's verzwickt. Na dann schweig. Halt, sag kein Wort. Und wenn ich nach wie vor die Schmerzen meines einst zermalmten Beines spüre, auch wenn es längst dahin, warum sollst du nicht, Zimmermann, für immer da die Feuerqual der Hölle spüren, auch wenn dein Leib dahin ist? Ha! Grundgütiger, wirklich, Sir, wenn's dazu kommt, muss ich noch mal nachrechnen. Ich glaube, bei mir steht einiges zu Buche. Siehst du, Hohlköpfe sollten eben nie voreilige Schlüsse ziehen. Wie lange dauert's noch mit dem Bein? Wohl eine Stunde, Sir. Also stümper weiter dran herum. Und dann bring's mir. Oh, Leben. Hier stehe ich nun stolz wie ein griechischer Gott. Und doch in diese Schafkopfs Schuld, ob eines Knochenbeins, darauf ich stehen kann. Verflucht sei diese Erde, die den Menschen dem Menschen verpflichtet und auf das Schuldbuch nie verzichten wird. Frei wie die Luft, so will ich sein. Und steht auch bei der ganzen Welt im Soll. Himmel und Hölle. Ich hol mir einen Tiegel, steig hinein und schmelz mich ein zu einem kleinen, dichten Knochenklumpen. Schluss. Herman Melville, Moby Dick oder der Wal. Aus dem Englischen von Matthias Jendis. Achter Teil. Ismael, Rufus Beck. Melville, Felix von Manteuffel. Kapitän Ahab, Manfred Zapatka. Stubb, Bernhard Schütz. Zimmermann, Thomas Holzmann. Seemann aus Guernsey, Stefan Wilkening. Kapitän Boomer, Michael Lucke. Und viele andere. Ton und Technik, Hans Scheck, Susanne Herzig. Regieassistenz, Anja Scheifinger. Bearbeitung, Komposition und Regie, Klaus Buhlert. Produktion Bayerischer Rundfunk 2002.